Erster Abram geht aus Ägypten. Seine Frau ist bei ihm. Lot ist auch bei ihm. Sie haben alles, was ihnen gehört. Sie gehen in den Süden. Zweiter Abram hat sehr viel. Er hat viele Tiere. Er hat auch viel Silber und Gold. Dritter Abram geht weiter. Er geht vom Süden nach Bethel. Dort stand früher sein Zelt. Es war zwischen Bethel und Egei. Vierter, dort war ein Altar. Abram hat ihn früher gebaut. Abram betet dort zu Gott. Fünftes, Lot ist mit Abram. Lot hat auch Tiere. Er hat Schafe und Rinder. Er hat auch Zelte. Sechster, das Land ist zu klein. Sie können nicht zusammenbleiben. Sie haben zu viele Sachen und Tiere. Siebter, die Hirten von Abram streiten sich mit Lots Hirten. Die Kanaaniter und Pheresiter wohnen auch im Land. Achter, Abram sagt zu Lot, wir sollen uns nicht streiten. Unsere Hirten sollen sich nicht streiten. Wir sind Brüder. Neunter, Abram sagt, das ganze Land ist da. Geh weg von mir. Wenn du links gehst, gehe ich rechts. Wenn du rechts gehst, gehe ich links. Zehntes, Lot schaut. Er sieht das Jordanland. Es hat viel Wasser. Es ist wie ein Garten. Es ist wie Ägypten. Das war, bevor Gott Sodom und Gomorra zerstört hat. Elftes, Lot wählt das Jordanland. Lot geht nach Osten. Sie trennen sich. Zwölfter, Abram wohnt in Kanaan. Lot wohnt in den Städten im Tal. Lot geht mit seinen Zelten weiter bis nach Sodom. Dreizehnter, die Menschen in Sodom sind böse. Sie tun sehr schlechte Dinge gegen Gott. Vierzehntes, Lot ist weg. Gott spricht zu Abram. Gott sagt, schau dich um. Schau nach Norden, Süden, Osten und Westen. Fünfzehnter, Gott sagt, ich gebe dir dieses Land. Es gehört dir. Es gehört auch deinen Kindern für immer. Sechzehnter, Gott sagt, du wirst viele Kinder haben. So viele wie Sand auf der Erde. Niemand kann sie zählen. Siebzehnter, Gott sagt, steh auf und geh durch das Land. Geh überall hin. Ich gebe es dir. Achtzehnter, Abram geht weiter mit seinen Zelten. Er kommt nach Hebron. Dort sind die Bäume von Mamre. Abram baut dort einen Altar für Gott.